Abschnitt 32 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel: Das Küstengebiet Oldenburgs und Ostfrieslands, die Ostfriesischen Inseln, Teil 2. Zweier Denkmäler, die in Wilhelmshaven errichtet worden sind, sei hier noch kurz gedacht. Desjenigen des Prinzenadmiral Adalbert von Preußen, von Schuler entworfen und 1882 enthüllt vor der Elisabethkirche, und des vom gleichen Künstler modellierten Monuments Kaiser Wilhelms I. im Jahre 1896 eingeweiht. Heppens im Norden und Band im Westen der Stadt Wilhelmshaven befinden sich bereits auf oldenburgischem Grund und Boden. Wilhelmshaven wird nach der Land- und der Seeseite zu von starken Befestigungen verteidigt. Das Jeverland, Wangerland, das bis 1575 eine selbstständige Herrschaft bildete und seit 1818 unter der Oberhoheit Oldenburgs steht, breitet sich nördlich von Wilhelmshaven bis an das Gestade der Nordsee aus. Jever an einem nach Hoogsiel führenden schiffbaren Kanale mit 5300 Einwohnern ist die Hauptstadt dieses Gebietes. Das Schloss ist der herrlichen, im Renaissance-Stil gehaltenen Decke seines Audienzsaales wegen berühmt. Die Heimat der Getreuen ist zugleich auch der Geburtsort des großen Historikers Schlosser, 1776 bis 1861, und des bekannten Chemikers Mitscherlich, 1791 bis 1863. Beiden hat ihre Vaterstadt Denkmäler gesetzt. Hoogsiel am Jadebusen besitzt Schiffswerften und betreibt Schifffahrt. Über die reich bewaldete Geest, nur hier und da die vom Süden herantretenden Moorflächen berührend, zieht die Bahnlinie von Oldenburg nach Leer am schönen Zwischenahner Meer vorbei, das von einem Dampfer befahren wird und ein beliebtes Ausflugsziel der Bewohner der Landeshauptstadt bildet. Dann folgt Ocholt mit einer nach dem Geestorte Westerstede führenden Zweigbahn. Noch bevor wir die Landesgrenze überschreiten, erscheint August Fehn im Lengener Moor mit seinem 4 Kilometer langen, etwa 6 Meter Sohlbreite und 1,5 Meter Tiefe besitzenden Kanal. Diese Feenkolonie gedeiht besonders durch die dort im Jahre 1856 gegründete und mit Torf heizende Eisenhüttengesellschaft. Südlich dehnt sich das Saterland aus. Während Moor und Geestland die Bahnlinie im Norden begrenzen, zeigen sich allmählich im Süden die Alluvionen der Jümme, durch welche dieser Fluss sich hindurchwindet, der sich eine Meile oberhalb Leer mit der Leda vereinigt. Ostfriesland bildet in politischer Beziehung den Regierungsbezirk Aurich. Die einzelnen Teile Ostfrieslands tragen jedoch im Volksmunde besondere Bezeichnungen. Im Norden und Osten von der Ems, im Westen vom Dollard und der holländischen Grenze, südlich von dem Burtanger Moor umzogen, breitet sich das Reiderland aus. Wehna mit etwas über 3800 Einwohnern ist sein Hauptort, der Sammelplatz seiner Produkte, mit Handel und Industrie, großen Baumschulen und weithin bekanntem Pferdemarkt. Auf dem rechten Emsufer bis Oldersum und landeinwärts bis gegen Oldendorf an der Westseite des Hochmoors heißt das Gebiet Mormerland. Zwischen Ems und der 2 Kilometer unterhalb in diese mündenden Leda treffen wir als beträchtlichste Niederlassung dieses Gebiets die 11.500 Einwohner zählende Handels- und auch Industriestadt Leer an. Erst spät hat sich der so günstig belegene Ort zum Handelsplatz entwickelt. Und bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wird er als solcher kaum genannt. Schiffe bis zu 5 Meter Tiefgang können auf der Ems und Leda bis zur Stadt gelangen und hier löschen. Im Osten reicht das kleine, nur das eine Kirchspiel Remels, in alten Zeiten Ublängen genannt, umfassende Längener Land an das Moormeergebiet. Besondere, hier übliche Rechtsgebräuche lassen darauf schließen, dass es eine sächsische Kolonie innerhalb des alten Friesenlandes ist. Nördlich von Oldersum, zwischen Ems, Dollard und dem Emsbusen der Lei, folgt das fast nur aus reinem Marschboden bestehende Emsiger Land. Seine Marschen sind reich an Werften, auf denen sich die Bevölkerung angesammelt hat. Einige derselben sind so klein, dass nur die dicht gedrängten Häuser des Dorfes darauf Platz haben und die Gärten auf dem tiefer liegenden Boden angelegt werden mussten. Den Marschgürtel Ostfrieslands begleitet ein Streifen anmoorigen Bodens, das sogenannte Darkland, auf seiner Innenseite, der wesentlich tiefer liegt als Marsch und Hochmoor, aus welchem Grunde er auch mit zahlreichen Seenflächen besetzt ist, beispielsweise das große Meer bei Wiegoldsbur, nordöstlich von Emden. Es sind im Darklande dieselben Verhältnisse, die wir im Siedlande Hadelns bereits kennengelernt haben. Im Winter ist das Ganze meist überschwemmt. Noch bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts hinein war das heute vom Dollard eingenommene Areal ein etwa 400 Quadratkilometer großes Land, darauf eine Stadt, 3 Flecken und 50 Ortschaften und Dörfer standen. Die Mehrzahl dieser Orte lag im nordöstlichen Teil des Gebietes. Am 12. Januar 1277 fingen die Zerstörungen durch die Meereswellen an und die Flut von 1287 vollendete, was die ersteren begonnen hatten. Von 1539 ab datieren die Versuche, dem Ozean das entrissene Land wieder abzugewinnen, zunächst auf der Seite Hollands, seit dem Ende des 17. Jahrhunderts auch auf der rechten Seite des Busens. 1682 wurde der Charlottenpolder, 1752 der Landschaftspolder, gesegnete Marschländer, eingedeicht. Die Ems floss vor dem Einbruch des Dollard mit einem Bogen von kurzem Radius unmittelbar an der Stadt Emden vorüber, und die Seeschiffe konnten vor ihren Toren ankern. Als aber 1277 der hoch aufgestaute Fluss die Halbinsel Nesserland zerriss und zur Insel machte, bevorzugten die Gezeitenströme das nunmehr gerade gelegte Flussbett und spülten die seitwärts gelegene Stromschlinge, das Emdener Fahrwasser, nur mangelhaft, sodass dort ein fataler Schlickfall die Wassertiefen rasch und stetig verminderte. Emden, sagt Krümmel, dessen Abhandlung über die Haupttypen der natürlichen Seehäfen wir diese Mitteilungen entlehnt haben, stand damals im 15. und 16. Jahrhundert unter den berühmten und blühenden Hansestädten vorn in erster Reihe, was es dem Vorzug verdankte, dass die Schifffahrt auf der unteren Ems niemals durch Eis behindert wird. Der Tuchhandel nach England und die nordische Fischerei auf Wale und Heringe beschäftigten über 600 große Seeschiffe, und an Unternehmungsgeist und Reichtum übertraf es unzweifelhaft das damalige Hamburg und Bremen. Der noch heute viel bewunderte Rathausbau entstammt dieser goldenen Zeit. Bei zunehmender Versandung des Flussarmes am Ende des 16. Jahrhunderts stellten die Emdener unter großen Kosten und mit vieler Mühe den Zustand von 1277 vermittelst des langen Dammes Nesmer-Höft wieder her. Die Ems wurde in ihr altes Bett zurückgeleitet und Nesserland wurde wieder zur Halbinsel. Im Verlaufe der Zeit waren aber Emdens Bewohner durch verschiedene Umstände verhindert, das Nessmer Höft zu erhalten. Dasselbe verfiel und wurde im Jahre 1632 aufgegeben. Infolgedessen suchte der Fluss abermals sein geradeaus führendes Bett auf, das alte, an Emden vorbeiziehende, verschlickte, und so liegt die Stadt denn heutzutage etwa 4 Kilometer von der Ems entfernt. Der kurze Aufschwung von Handel und Schifffahrt, den Emden nach dem Frieden zu Basel 1795 erleben durfte, nahm durch die Kriege mit Napoleon, die Kontinentalsperre, die holländische und die französische Fremdherrschaft ein rasches Ende. Während dieser Zeiten wurden 278 Emdener Schiffe mit wertvoller Ladung in fremden Häfen fortgenommen. Emden wurde zum Rang einer kleinen Landstadt herabgedrückt. Auch das im Jahre 1846 mit großen Opfern von der Stadt geschaffene neue Fahrwasser nach der Ems konnte ihr nicht aufhelfen. In der Gegenwart ändert sich aber die Sachlage. Dadurch, dass die preußische Regierung die Unterhaltung des Hafens in Verbindung mit der Anlage des Ems-Jade-Kanals übernahm und eine neue Seeschleuse, 120 Meter lang, 6,5 Meter tief und von 15 Meter nutzbarer Breite schuf, die den Wasserspiegel beständig auf Hochwasser erhält, ferner umfangreiche Binnenhafenanlagen erstehen ließ, hat der Schiffsverkehr zugenommen und wird durch den weiteren Umstand, dass der Dortmund-Ems-Häfenkanal Emdens Handel ein großes Hinterland durch eine schiffbare, ihresgleichen suchende Wasserstraße erschlossen hat, noch weiter und glänzend gehoben werden. Nach einer Zusammenstellung des Königlichen Hafenamtes zu Emden aus dem laufenden Jahre über die Entwicklung des dortigen Schiffsverkehrs seit der Verstaatlichung des Hafens im Jahre 1888 betrug die Zahl der ein- und der ausgegangenen Schiffe 1888 806 Seeschiffe, 33.818 Registertonnen, 1209 Flussschiffe, 18.599 Registertonnen. 1893 1022 Seeschiffe, 51.774 Registertonnen, 2938 Flussschiffe, 42.811 Registertonnen. 1899 1.319 Seeschiffe, 141.844 Registertonnen, 4.290 Flussschiffe, 70.553 Registertonnen. In der Berichtszeit hat sich also der Verkehr, was die Schiffszahl anlangt, beinahe, was den Raumgehalt der Fahrzeuge angeht, mehr als verdreifacht. Der Dortmund-Ems-Häfen-Kanal liegt außerhalb des Bereiches unserer Betrachtungen, der Ems-Jade-Kanal jedoch, der Ostfriesland durchquert, gehört in unser Gebiet. Derselbe war ursprünglich geplant und angelegt, um die großen Moorflächen dieses Landes aufzuschließen und um in Kriegszeiten Wilhelmshaven von Ostfriesland her verproviantieren zu können. Ferner um die Entwässerung eines großen Teiles dieser Provinz zu verbessern und um seine Spülkraft für den Kriegshafen an der Nordsee zu verwerten. In Emden beginnt diese Wasserstraße und endet im neuen Hafen zu Wilhelmshaven. Dieselbe ist 73 Kilometer lang. Mit Benutzung der älteren Treckfahrt zwischen Emden und Aurich wurde der Kanal von der preußischen im Verein mit der Reichsregierung in den Jahren 1880 bis 1887 mit einem Kostenaufwand von 13.967.500 Mark gebaut. Er ist im Wasserspiegel 18 Meter breit, 8,5 Meter auf seiner Sohle und in der Mitte 2,1 Meter tief. Vor der Mündung bei Wilhelmshaven ist diese Tiefe auf einen Kilometer Strecke auf 3 Meter erhöht worden. 5 Schleusen mit je 33 Meter Kammerlänge, 6,5 Meter Lichter Weite und 2,1 Meter Tiefe befinden sich auf seiner Gesamtlänge. Der Schleuse in Wilhelmshaven ist schon früher gedacht worden. Ihre größeren Dimensionen wurden im Hinblick auf eine spätere Erweiterung der Wasserstraße, die wohl einmal in denjenigen des Dortmund-Ems-Häfen-Kanals ausgebaut werden dürfte, gewählt. Mit dem letzteren steht der Ems-Jade-Kanal durch den Seitenkanal Oldersum-Emden in Verbindung. Kleine Schraubendampfer vermitteln den Güterverkehr und die Passagierfahrten zwischen Emden-Aurich und Aurich-Wilhelmshaven. Auf die Melioration des von ihm durchzogenen Landes wirkt der Kanal ungemein fördernd ein. Makartsmoor bei Wiesede. Die Baggerarbeiten in der Jade fördern jährlich etwa 200.000 Kubikmeter Schlick, wovon große Mengen auf dem Kanal für die daran belegenen Moorkolonien verschifft werden. Das älteste Emden wurde auf einer großen Werft, vielleicht der größten an der ganzen Nordseeküste, 400 Morgen Fläche umfassend und 10 bis 12 Fuß über die umliegende Marsch erhaben, erbaut. Daraus entstand die später so bedeutende Handelsstadt. Gegenwärtig zählt Emden 14.800 Einwohner. Es bietet mancherlei Interessantes. Das im edelsten Renaissance-Stil errichtete Rathaus aus den Jahren 1574 bis 1576 enthält wertvolle alte Waffen. Das Museum der Gesellschaft für Kunst und Vaterländische Altertümer, schöne Gemälde niederländischer Künstler, Münzen und Altertumssammlungen. Auch die große Kirche mit dem Denkmal des Grafen Enno II. Von Ostfriesland ist sehenswert. Eine Kleinbahn führt von Emden in die Halbinsel Krumme Hörn. Die Leibucht, welche dieselbe nördlich umgrenzt, ist wohl erst durch die Flut im Jahre 1373 entstanden. Ende von Abschnitt 32. Gelesen von Klaus Missfeld.